4.3 Guten Morgen, Onlinehandel Dextra, Carola Liebknecht am Apparat. Wobei kann ich Ihnen behilflich sein? Ach, das ist sehr ärgerlich. Haben Sie die Kundennummer für mich? Mit der Kundennummer kann ich Ihr Paket verfolgen. Ah, Entschuldigung. Mit Kundennummer meinte ich die Auftragsnummer. Könnten Sie mir sagen, wie diese Nummer lautet? Und auch, wann Sie die Bestellung aufgegeben haben? Vielen Dank. Einen Moment Geduld bitte. Hier habe ich's. Ihre Sendung wurde leider an den Absender zurückgeschickt. Wenn ein Paket zurückgeschickt wurde, liegt das häufig an falschen Adressdaten. Bitte überprüfen Sie Ihre Adressdaten in unserem System und rufen Sie gegebenenfalls im Paketzustellzentrum an, um Ihre Anschrift korrigieren und das Paket erneut zustellen zu lassen. Richtig. Und falls das nicht klappen sollte, rufen Sie dann gerne nochmal an. Viel Erfolg und auf Wiederhören.